Also bei dem Rektor sollte nun Reiser ins Haus ziehen. Wie sehr schmeichelte dies seiner Eitelkeit. Denn, dachte er sich, wenn es ihm glücken sollte, sich bei dem Rektor beliebt zu machen, was für eine glänzende Aussicht sich ihm dann eröffnete, da überdem nun der Rektor sein Lehrer wurde, indem er nach Endigung seines ersten Schuljahres gleich nach Prima versetzt werden sollte, worin der Direktor und der Rektor allein Unterricht gaben. Im Grunde war es ihm äußerst angenehm, dass ihm die Frau Filter die Wohnung aufsagte, weil er es nie hätte wagen dürfen, nur ein Wort davon zu erwähnen, dass er von ihr wegziehen wolle. Hierzu kam nun noch, dass er die große Erwartung hatte, ein Hausgenosse des Rektors seines künftigen Lehrers zu werden. Allein um diese Zeit hat er sich eine neue Grille in seiner Fantasie zu bilden angefangen, welche auf sein ganzes künftiges Leben einen großen Einfluss gehabt hat. Ich habe nämlich schon der Deklamationsübungen erwähnt, welche in Sekunda von dem Konrektor veranstaltet wurden. Dies hatte für ihn und Iffland einen so außerordentlichen Reiz, dass alles andere sich dagegen verdunkelte und Reiser nichts mehr wünschte, als Gelegenheit zu haben, mit mehreren seiner Mitschüler einmal eine Komödie aufzuführen, um sich im Deklamieren hören zu lassen. Dies hatte einen so unendlichen Reiz für ihn, dass er eine Zeit lang Tag und Nacht mit diesem Gedanken umging und selber den Entwurf zu einer Komödie machte, wo zwei Freunde voneinander getrennt werden sollten und darüber untröstlich waren und so weiter. Auch fand er in Leidings Handbibliothek, die ihm jemand geliehen hatte, ein rührendes Drama in Versen, Der Einsiedler, welches er gern mit Iffland aufführen wollte. Er wünschte sich denn eine recht affektvolle Rolle, wo er mit dem größten Pathos reden und sich in eine Reihe von Empfindungen versetzen könnte, die er so gern hatte, und sie doch in seiner wirklichen Welt, wo alles so kahl, so armselig zuging, nicht haben konnte. Dieser Wunsch war bei Reisern sehr natürlich. Er hatte Gefühl für Freundschaft, für Dankbarkeit, für Großmut und edle Entschlossenheit, welche alle ungenutzt in ihm schlummerten. Denn durch seine äußere Lage schrumpfte sein Herz zusammen. Was Wunder, dass es sich in einer idealischen Welt wieder zu erweitern und seinen natürlichen Empfindungen nachzuhängen suchte. In dem Schauspiel schien er sich gleichsam wiederzufinden, nachdem er sich in seiner wirklichen Welt beinahe verloren hatte. Darum wurde auch in der Folge seine Freundschaft mit Philipp Reisern beinahe eine theatralische Freundschaft, die oft so weit ging, dass einer für den anderen zu sterben entschlossen war. Nun wurde ihm die Theatergrille so wert, dass die Sucht zu predigen beinahe ganz dadurch aus seiner Seele verdrängt wurde. Denn hier fand seine Fantasie einen weit größeren Spielraum, weit mehr wirkliches Leben und Interesse als in dem ewigen Monolog des Predigers. Wenn er die Szenen eines Dramas, das er entweder gelesen oder sich selbst in Gedanken entworfen hatte, durchging, so war er das alles nacheinander wirklich, was er vorstellte. Er war bald großmütig, bald dankbar, bald gekränkt und duldend, bald heftig und jedem Angriff mutig entgegenkämpfend. Dabei war ihm nun die Aussicht auf Prima äußerst glänzend, denn die Primaner des Lyzeums in Hannover hatten wirklich so viele äußere, in die Augen fallende Vorzüge, wie in wenigen Schulen stattfinden mögen. Sie hielten alle Neujahr bei einer großen Menge Zuschauer einen öffentlichen Aufzug mit Musik und Fackeln, indem sie dem Direktor und dem Rektor ein Vivat brachten. Am Abend darauf überreichten sie das eine Jahr dem Direktor und das andere dem Rektor ein freiwillig zusammengebrachtes Geschenk, das gemeiniglich über 100 Taler betrug und wobei derjenige, der es überreichte, eine kurze lateinische Rede hielt. Alsdann wurden sie mit Wein und Kuchen bewirtet und durften sich die Freiheit herausnehmen, ihrem Lehrer in seiner Behausung ein laut erschallendes Vivat zu rufen. Fast ein Vierteljahr vorher wurde immer schon von der Anordnung dieses Zuges gesprochen. Alle Sommer in den Hundstagen wurde von den Primanern öffentlich Komödie gespielt, wo ihnen die Wahl der Stücke und die Anordnung ebenfalls allein überlassen war. Dies beschäftigte sie fast den ganzen Sommer über. Dann fiel im Jänner das Geburtsfest der Königin und im Mai das Geburtsfest des Königs ein, wo allemal mit großer Feierlichkeit ein Redeaktus veranstaltet wurde, bei dem der Prinz, die Minister und fast alle Honoratioren der Stadt erschienen. Die Vorbereitung hierzu nahm nun jedes Mal sehr viel Zeit weg. Dazu kamen jährlich noch zwei öffentliche Prüfungen, die auch allemal mit Ferien begleitet waren. Hierdurch ging freilich viel Zeit verloren. Indes waren dies alles doch so viele glänzende Ziele für einen ehrgeizigen Jüngling, welche ihm den Reiz der Schuljahre immer wieder auffrischten, sobald er verlöschen wollte. Etwa einmal einer der Anführer bei dem Zuge, der mit Fackeln zu sein, oder die lateinische Rede bei Überreichung des Geschenks zu halten, oder eine Hauptrolle in einem der aufgeführten Stücke zu bekommen, oder gar eine Rede an des Königs oder der Königin Geburtstage zu halten. Das waren die Wünsche und Aussichten eines Primaners des Lyzeums in Hannover. Hierzu kam nun noch der elegante Hörsaal der ersten Klasse mit dem zierlich gebauten doppelten Katheder von schön gebuntem Nussbaumholz und vor den Fenstern die grünen Vorhänge, welches alles sich vereinigte, um Reisers Fantasie aufs Neue mit reizenden Bildern von seinem künftigen Zustande anzufüllen und seine Erwartung von dem, was nun mit ihm vorgehen würde, bis auf den höchsten Grad zu spannen. Sogleich nach seinem ersten Schuljahre ein Primaner zu werden, das war ein Glück, welches er sich kaum hätte träumen lassen. Erfüllt von diesen Hoffnungen und Aussichten, reiste er nun in der Ferienwoche vor Ostern mit Fuhrleuten, die denselben Weg nahmen, zu seinen Eltern, um ihnen sein Glück zu verkündigen. Auf dieser Reise, da der Weg größtenteils durch Wald und Heide ging, nahm seine vorher erwärmte Fantasie einen außerordentlichen Schwung. Er entwarf Heldengedichte, Trauerspiele, Romane und wer weiß was. Zuweilen fiel ihm auch der Gedanke ein, sein Leben zu schreiben. Der Anfang, den er sich dachte, lief aber immer auf den Schlag der Robinsons hinaus, die er gelesen hatte, dass er nämlich in dem und dem Jahre zu Hannover von armen, doch ehrlichen Eltern geboren sei und so sollte es denn weiter fortgehen. So oft er nachher zu seinen Eltern reiste, es mochte nun zu Fuß oder zu Wagen sein, war unterwegens seine Einbildungskraft immer am geschäftigsten. Ein ganzer Zeitraum seines verflossenen Lebens stand vor ihm da, sobald er die vier Türme von Hannover aus dem Gesicht verlor. Der Gesichtskreis seiner Seele erweiterte sich denn mit dem Gesichtskreis seiner Augen. Er fühlte sich aus dem umschränkten Zirkel seines Daseins in die große, weite Welt versetzt, wo alle wunderbaren Ereignisse, die er je in Romanen gelesen hatte, möglich waren. Dass etwa von jenem Hügel plötzlich sein Vater oder seine Mutter wie aus der Ferne ihm entgegenkommen und wie er denn freudig auf sie zueilen würde. Er glaubte schon, den Ton der Stimme seiner Eltern zu hören. Und da er nun das erste Mal diese Reise tat, so empfand er wirklich das reinste Vergnügen der sehnlichen Erwartung, bei seinen Eltern zu sein. Denn was hatte er ihnen nicht für große Dinge zu erzählen? Da er nun am folgenden Mittage hinkam, bewillkommten ihn seine Eltern und seine beiden Brüder mit herzlicher Freude in ihrer ländlichen Wohnung. Sie hatten einen kleinen Garten hinter dem Hause und waren soweit recht gut eingerichtet. Aber mit dem Hausfrieden stand es leider, wie er bald sah, noch nach wie vor. Er hörte indes von seinem Vater wieder die Zither spielen und die Lieder der Madame Guillon dazu singen. Sie unterredeten sich nun auch über die Lehren der Madame Guillon und Reiser, der sich in seinem Kopfe schon eine Art von Metaphysik gebildet hatte, die nahe an den Spinozismus grenzte, traf mit seinem Vater oft wunderbar zusammen, wenn sie von dem All der Gottheit und dem Nichts der Kreatur, das die Madame Guillon lehrte, sprachen. Sie glaubten sich einander zu verstehen, und Reiser empfand ein unendliches Vergnügen in diesen Unterredungen mit seinem Vater. Denn es war ihm schmeichelhaft, dass sich sein Vater, der ihn sonst nur für einen dummen Jungen zu halten schien, nun selbst über dergleichen erhabene Gegenstände mit ihm unterredete. Dann besuchten sie den Prediger und die Honoratioren des Orts, wo Reiser allenthalben mit ins Gespräch gezogen wurde und sich auch, weil ihm diese Behandlung selbst Zutrauen einflößte, dabei ganz gut nahm. Die Nachbarn seiner Eltern und wer sonst hinkam, waren alle aufmerksam auf den Sohn des Lizenzschreibers, den der Prinz in Hannover studieren ließe. Die reine, ungetrübte Freude, die Reiser in diesen wenigen Tagen genoss, verbunden mit den angenehmsten Hoffnungen, ersetzte ihm reichlich allen Kummer und unverdiente Demütigungen, die er ein ganzes Jahr hindurch erlitten hatte. So nahe wie seine Mutter nahm doch niemand in der Welt an seinem Schicksal teil. So oft er sich des Abends zu Bette legte, sprach sie, dass Gott walte über ihn und schlug über seine Stirne das Kreuz dazu, wie sie ehemals getan hatte, damit er sicher schlafen sollte. Und kein Abend und kein Morgen verging, wo sie ihn, auch in seiner Abwesenheit, nicht mit in ihr Gebet einschloss. Mit Wehmut nahm Reiser Abschied von seinen Eltern, und da er die Türme von Hannover wieder sah, so beklemmten traurige Ahndungen sein Herz. Den anderen Tag nach seiner Zurückkunft wurde er von dem Direktor zu der Klassenversetzung geprüft, und da er aus des Cicero Buche von den Pflichten etwas aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzen sollte, so fügte es sich, dass er in dem Exemplar, das ihm der Direktor gab, unglücklicherweise ein Blatt mit solcher Ungeschicklichkeit umschlug, dass er es beinahe zerrissen hätte. Durch so etwas konnte nun die Empfindlichkeit des Direktors, der in allem stets die äußerste Delikatesse suchte, gerade am stärksten beleidigt werden. Reiser verlor unendlich bei ihm durch diesen Zug von anscheinendem Mangel an feiner Empfindung und feiner Lebensart. Der Direktor verwies ihm auf eine sehr bittere Art seine Ungeschicklichkeit, so dass Reisers Zutrauen zu dem Direktor durch die Beschämung, worin er durch diesen bittern Verweis versetzt wurde, ebenfalls einen gewaltigen Stoß erhielt, wovon es sich nie wieder erholen konnte. Das schüchterne Wesen, was Reiser auf diese Veranlassung von nun an in der Gegenwart des Direktors bewies, diente dazu, ihn bei demselben noch immer mehr herabzusetzen. Kurz, von einem einzigen zu schnell umgeschlagenen Blatte in dem Exemplar des Direktors von Ciceros Buche von den Pflichten schrieben sich größtenteils alle die Leiden her, die Reisern von nun an in seinen Schuljahren bevorstanden und welche sich vorzüglich auf den Mangel der Achtung des Direktors gründeten, dessen Beifall, woran ihm so viel lag, er zuerst durch das zu schnelle Blatt umschlagen verscherzt hatte. Hiezu kam nun noch, dass die Frau Filter, ob er gleich von ihr wegzog, ihm doch sein neues Kleid einschloss und er mit einem alten Rock, den er noch von dem Hutmacher Lobenstein hatte, prima besuchen musste, wo er neben sich fast lauter wohlgekleidete junge Leute sah. Der Rock gab ihm ein lächerliches Ansehen, weil er ihm zu kurz geworden war. Dies fühlte er selbst, und der Umstand trug sehr viel zu der Schüchternheit in seinem Wesen bei, dass er in prima mehr wie jemals äußerte. Auch waren der Kantor und der Konrektor äußerst auf ihn aufgebracht, dass er ihnen von seiner Versetzung nach prima vorher nichts gesagt und ohne ihren Rat diesen Schritt getan hätte. Er entschuldigte sich, so gut er konnte, damit, dass er es nicht bedacht hätte. Der Kantor verzieh ihm auch bald, aber der Konrektor hat es ihm nie verziehen, sondern es ihm noch lange nachher entgelten lassen. Er machte nämlich eine starke Forderung an Reisern für die Privatstunden, die dieser bei ihm gehabt hatte und wovon jedermann glaubte, dass er sie ihm umsonst würde gegeben haben. Dies Geld ließ er Reisern einige Jahre hindurch von seinem Kurgelde abziehen, wenn es dieser oft am nötigsten brauchte. Ein Umstand, der ihn ebenfalls sehr niederschlug. Nun bekam er in dem Hause des Rektors zwar eine Stube und Kammer, aber auch weiter nichts, denn der Rektor war selbst noch nicht recht eingerichtet. Reiser hatte noch eine wollene Decke von seinen Eltern. Dazu mietete man ihm ein Kopfkissen und Unterbette, um ja so viel wie möglich zu sparen. Wenn es nun des Nachts kalt war, so musste er seine Kleider zu Hilfe nehmen, um sich hinlänglich zu bedecken. Ein altes Klavier, das er hatte, diente ihm statt eines Tisches. Dazu hatte er eine kleine Bank aus dem Auditorium des Rektors, über dem Bette ein kleines Bücherbrett an einem Nagel hängend, und in der Kammer hatte er einen alten Koffer mit ein paar abgetragenen Kleidungsstücken stehen. Das war seine ganze häusliche Einrichtung. Wobei er sich aber doch um ein großes glücklicher befand als in der Stube der Frau Filter, in welcher sonst weit mehr Bequemlichkeiten waren. Wenn er nun allein auf seiner Stube war, so befand er sich soweit recht wohl, aber zu dem Rektor konnte er noch kein Zutrauen fassen. Wenn er ihn gleich im Schlafrock und in der Nachtmütze sah, so schien doch immer ein Nimbus von Ernst und Würde sich um ihn her zu verbreiten, der Reisern in großer Entfernung von ihm hielt. Er musste ihm seine Bibliothek in Ordnung bringen helfen. Wenn er denn zuweilen so dicht bei ihm stand, indem er ihm Bücher zureichte, dass er seinen Atem hören konnte, so fühlte er oft einige anschließende Kraft in sich. Aber in dem folgenden Augenblick war die Schüchternheit und Verlegenheit wieder da. Demungeachtet liebte er den Rektor. Und sein mit romanhaften Ideen angefüllter Kopf ließ ihn manchmal den Wunsch tun, dass er doch mit dem Rektor auf irgendeine unbewohnte Insel versetzt werden möchte, wo sie durch das Schicksal gleichgemacht auf einem freundschaftlichen und vertrauten Fuß umgehen könnten. Der Rektor tat alles, um Reisern Mut und Zutrauen einzuflößen. Er ließ ihn verschiedene Mal mit sich allein an seinem Tische speisen und unterredete sich mit ihm. Reiser hatte damals schon Schriftstellerprojekte. Er wollte die alte Acerra Philologica in einen besseren Stil bringen. Und der Rektor war so gütig, ihn zu ermuntern, dass er immer dergleichen Projekte für die Zukunft nähren und sich mit dergleichen Ausarbeitungen beschäftigen soll. Wenn nun Reiser über so etwas mit dem Rektor sprach, so fehlte es ihm immer an den rechten Ausdrücken, deren er sich bedienen sollte, welches seine Perioden sehr unterbrochen machte. Denn er schwieg lieber, ehe er das unrechte Wort zu dem Gedanken wählte, den er ausdrücken wollte. Der Rektor half ihm dann mit vieler Nachsicht zurecht. Er ließ ihn auch zuweilen des Abends zu sich auf die Stube kommen und sich von ihm vorlesen. Reiser erdreistete sich denn auch manchmal, Fragen an ihn zu tun. Inwiefern zum Beispiel ein Stuhl ein Individuum zu nennen sei, da man ihn doch immer noch wieder teilen könne, welcher Zweifel ihm bei der Logik, die er vom Direktor hörte, aufgefallen war. Und der Rektor löste ihm sehr herablassend seinen Zweifel auf und lobte ihn dabei wegen seines Nachdenkens über dergleichen Gegenstände. Ja, er scherzte zuweilen gar mit ihm. Und wenn er ihm den Auftrag gab, irgendein Buch oder sonst etwas zu holen, so tat er dies nie in einem befehlenden Tone, sondern bittweise. So war nun alles soweit recht gut, aber das Blattumschlagen schien nun einmal für Reisern eine unglückliche Sache zu sein. Er musste einmal für den Rektor geheftete Bücher aufschneiden und machte das so ungeschickt, dass er mit dem Federmesser tiefe Einschnitte in die Blätter machte, wodurch ein paar Bücher fast ganz verdorben wurden. Der Rektor wurde darüber sehr böse und machte ihm den bitteren Vorwurf, als ob er aus Bosheit die Einschnitte in die Blätter gemacht habe, um von der Arbeit frei zu sein. Das war nun freilich nicht der Fall. Der Vorwurf schmerzte Reisern und trug viel dazu bei, seinen allmählich wachsenden Mut wieder niederzuschlagen. Indes erholte er sich doch noch einmal wieder, da ihn der Rektor auf einer kleinen Reise nach einer benachbarten katholischen Stadt mitnahm, um die Feier des Fronleichnamsfestes mit anzusehen. Der Rektor, der Konrektor, der Kantor und ein paar Kandidaten der Theologie fuhren auf einem Wagen mit Extrapost, wo Reiser auch ein Plätzchen erhielt. Nun hörte er, diese ehrwürdigen Männer, die durch das Aneinanderschließen, welches gemeiniglich bei einer kleinen Reisegesellschaft stattzufinden pflegt, vertraulich gemacht waren, sehr lebhaft miteinander scherzen. Und dies tat eine ganz besondere Wirkung auf Reisern. Der Nimbus um ihre Köpfe verschwand allmählich. Und er sah an ihnen zum ersten Male Menschen, wie andere Menschen sind. Denn noch nie hatte er eine Gesellschaft von Schwarzröcken zusammengesehen, die sich ohne Zwang miteinander besprachen. Und alle das steife, zeremonienmäßige Wesen, was ihnen sonst von ihrem Stande anklebt, auf eine Zeit lang gegeneinander ablegten. Nur der gute Kantor behielt immer ein gewisses steifes Wesen bei. Und da unterwegs eine große Menge Bettler, die geistliche Lieder absangen, dem Wagen entgegenkamen, schraubte man den Kantor mit diesem Auftritt, indem man ihn wegen dieser schrecklichen Disharmonien, wodurch sein Gehör ganz erschüttert wurde, herzlich bedauerte. Es war zum ersten Male, dass Reiser sah, wie sich solch ehrwürdige Männer auch ebenso wie andere Leute untereinander schrauben könnten. Und diese Erfahrung, die er machte, war ihm sehr nützlich, indem er nun jeden Priester, den er sonst noch immer gewissermaßen als eine Art von übermenschlichem Wesen betrachtete, sich etwa in den Zirkel einer solchen Reisegesellschaft dachte und ihn denn in seiner Vorstellung von dem Nimbus, der ihn vorher umgab, mit leichter Mühe entblößte. Allein er fühlte es dem ungeachtet wieder lebhaft, welch ein unbedeutendes Wesen er in dieser Gesellschaft war. Und da man alle Merkwürdigkeiten der Klöster und andere Sachen in der katholischen Stadt besah, wozu noch eine Anzahl zum Teil auch fremder Personen sich gesellte, so fühlte er, wie es sich immer von selbst verstand, dass er bei allem der Letzte war und dass er dies noch als eine große Ehre ansehen musste, die ihm widerfuhr. Dieser Gedanke machte, dass er sich in der Gesellschaft verlegen, albern und dumm betrug. Und dies verlegene und alberne Betragen fühlte er auch wieder selbst weit stärker, als es vielleicht irgendjemand außer ihm bemerken mochte. Darum war er die Zeit über, in welcher er so viel Neues zu hören und zu sehen bekam, nichts weniger als glücklich. Und wünschte sich wieder auf sein einsames Stübchen mit der Bank und dem alten Klaviere und dem Bücherbrett, das über dem Bette am Nagel hing. Was aber nun vorzüglich anfing, ihm sein Schicksal zu verbittern, war eine neue unverdiente Demütigung, wozu seine gegenwärtige Lage, die er doch wiederum nicht ändern konnte, die Veranlassung gab. Als er nämlich die ersten Male Prima besuchte, so hörte er schon zuweilen hinter sich zischeln, »Sieh, das ist des Rektors Famulus«, eine Benennung, mit welcher Reiser den allerniedrigsten Begriff verband. Denn er wusste von den Verhältnissen eines Famulus auf der Universität noch nichts. Ihm bezeichnete Famulus womöglich noch weniger als einen Bedienten, der seinem Herrn die Schuhe putzt. Dabei deuchte es ihm, als ob er allgemein von seinen Mitschülern mit einer Art von Verachtung betrachtet wurde. Dann dachte er sich in seinem kurzen Rocke, womit er sich immer selbst in einer lächerlichen Gestalt erschien. In Sekunda war er, ungeachtet seiner schlechten Kleidung, von seinen Mitschülern noch geachtet worden, wegen der hohen Meinung, die man davon hatte, dass ihn der Prinz studieren ließ. In Prima wusste man dies zwar auch zum Teil, aber die Idee, dass er beim Rektor Famulus war, schien ihn in aller Augen herabzusetzen. Nun kam in Prima außerordentlich viel auf den Platz an, wo man saß. Höhere Plätze konnten nur durch langen, fortgesetzten Fleiß erlangt werden. Gemeiniglich rückte man alle halbe Jahre nur eine Bank in die Höhe. Die ersten vier Bänke machten den untern und die letztern drei den obern Zötus aus. Wer nun bei den halbjährigen Versetzungen zurückblieb, für den war dies eine der größten Erniedrigungen. Nun hatte Reiser gleich am dritten Morgen, während das ein Primaner von dem untern Katheder ein geschriebenes Gebet ablas, da ihm sein Nachbar etwas sagte, eine lächelnde Miene gemacht. Und da er sah, dass er vom Direktor bemerkt wurde, diese Miene plötzlich in eine ernsthafte zu verwandeln gesucht. Und der Eindruck, welcher noch von dem Blattumschlagen in seiner Seele zurückgeblieben war, machte, dass diese plötzliche Veränderung seiner Miene nicht im Mindesten auf eine edle, sondern vielmehr höchst misstrauische, gemeine und sklavische Furcht verratende Art geschah, woraus der Direktor mit einem Blick des Zorns und der Verachtung, den er während dem Gebet auf Reisern warf, seine niedrige, gemeine Denkungsart zu schließen schien. Ein solcher Blick vom Direktor war schon etwas, das allgemeine Aufmerksamkeit zu erregen pflegte. Da nun aber das Gebet vorbei war, so sagte er Reisern ein paar Worte über das Niederträchtige in seiner Miene, welche diesen auf einmal der Verachtung der ganzen Klasse aussetzten, der die Aussprüche des Direktors Orakel waren. Reiser getraute sich von nun an nicht mehr, seine Augen zu dem Direktor aufzuschlagen und musste sich in den Stunden desselben wie ein Wesen betrachten, auf das nicht die mindeste Rücksicht genommen ward. Denn der Direktor rief ihn niemals auf. Ein paar junge Leute, die nach Reisern in Prima kamen, wurden über ihm gesetzt. Und er musste verschiedene Monate lang der Letzte von allen bleiben. Der junge Rehberg, ein vorzüglicher Kopf, der sich nachher als Maler berühmt gemacht hat, saß neben Reisern und schien sich an ihn schließen zu wollen. Allein ein Blick des Direktors, womit derselbe ihn ansah, da er einmal mit Reisern sprach, dämpfte jeden Funken von Achtung, den er gegen Reisern zu haben schien, und machte sein Herz von ihm abgewandt. Das Betragen des Direktors gegen Reisern war eine Folge von dessen schüchternem und misstrauischem Wesen, das eine niedrige Seele zu verraten schien. Allein der Direktor erwog nicht, dass eben dies schüchterne und misstrauische Wesen wieder eine Folge von seinem ersten Betragen gegen Reisern war. Dieser war nun einmal in der Achtung seiner Mitschüler gesunken. Und jeder nahm sich jetzt heraus, zum Ritter an ihm zu werden. Jeder wollte seinen Witz an ihm üben. Und nahm er es gleich mit einem auf, so waren wieder 20 andere, die miteinander wetteiferten, ihn zum Ziele ihres Spottes zu machen. Selbst seine Bravour, wenn er sich zuweilen mit denen, die es zu arg machten, schlug, wodurch jeder andere sich vielleicht wieder in Achtung gesetzt hätte, wurde lächerlich gemacht. Man zischelte sich nicht mehr in die Ohren, seht da des Rektors Famulus, sondern sobald er des Morgens hereintrat, hieß es, da kömmt der Famulus. Und diese Ehrenbenennung schallete ihm aus allen Ecken entgegen. Es war, als ob sich alles verschworen hätte, sich auf ihn zu setzen und ihn lächerlich zu machen. Dieser Zustand wurde ihm eine Hölle. Er heulte, tobte und geriet in eine Art von Raserei darüber. Und auch dies wurde lächerlich gemacht. Zuletzt trat denn zuweilen eine Art von Dumpfheit der Empfindung an die Stelle seines bis zur Wut und Raserei beleidigten Stolzes. Er hörte und sah nicht mehr, was um ihn her vorging, und ließ alles mit sich machen, was man wollte, so dass er in dem Zustande ein würdiger Gegenstand des Spottes und der Verachtung zu sein schien. Was Wunder, wenn er am Ende durch diese fortgesetzte Behandlung wirklich niederträchtig gesinnt geworden wäre. Aber er fühlte noch immer Kraft genug in sich, in gewissen Stunden sich ganz aus seiner wirklichen Welt zu versetzen. Das war es, was ihn aufrechterhielt. Wenn seine Seele durch 1000 Demütigungen in seiner wirklichen Welt erniedrigt war, so übte er sich wieder in den edlen Gesinnungen der Großmut, Entschlossenheit, Uneigennützigkeit und Standhaftigkeit, so oft er irgendeinen Roman oder heroisches Drama durchlas oder durchdachte. Oft träumte er sich auf die Weise über allen Kummer der Erde hinaus, in heitere Szenen hin, wenn er vom Frost erstarrt, im Chore sang und verfantasierte so manche Stunde, wo denn gewisse Melodien, die er hörte und mitsang, seinen Traum oft fortpflanzen halfen. Nichts klang ihm zum Beispiel rührender und erhabener, als wenn der Präfektus anhub zu singen »Hylo, schöne Sonne, deiner strahlen Wonne in den tiefen Flor«. Das Hylo allein schon versetzte ihn in höhere Regionen und gab seiner Einbildungskraft allemal einen außerordentlichen Schwung, weil er es für irgendeinen orientalischen Ausdruck hielt, den er nicht verstand und eben deswegen einen so erhabenen Sinn, als er nur wollte, hineinlegen konnte. Bis er einmal den geschriebenen Text unter den Noten sah und fand, dass es hieß »Hyll, o schöne Sonne« und so weiter. Diese Worte sang der Präfektus nach seiner thüringischen Mundart immer »Hülo, schöne Sonne«. Und nun war auf einmal das ganze Zauberwerk verschwunden, welches Reisern so manchen frohen Augenblick gemacht hatte. Ebenso war es ihm immer sehr rührend, wenn gesungen wurde, »Du verdeckest sie in den Hütten, oder lieg ich nur in deiner Hut, o so schlaf ich sanft und gut.« Er wiegte sich oft so sehr in die süßen Empfindungen von dem Schutz seines höheren Wesens ein, dass er Regen und Frost und Schnee vergaß und sich in der ihn umgebenden Luft wie in einem Bette sanft zu ruhen schien. Allein von außen her schien sich alles zu vereinigen, um ihn zu demütigen und niederzubeugen. Da es Sommer wurde, verreiste der Rektor auf einige Wochen, und er blieb nun während der Zeit allein in dessen Haus zurück, wo er die Zeit zu Hause ziemlich vergnügt zubrachte, indem er sich aus der Bibliothek des Rektors einiger Bücher zum Lesen bediente und unter anderem auf Moses Mendelssohns Schriften und die Literaturbriefe verfiel, woraus er sich damals zuerst Exzerpte machte. Insbesondere zog er sich alles aus, was das Theater anging, denn diese Idee war jetzt schon die herrschende in seinem Kopfe und gleichsam schon der Keim zu allen seinen künftigen Widerwärtigkeiten. Durch das Deklamieren in Sekunda war sie zuerst lebhaft in ihm erwacht und hatte die Fantasie des Predigens allmählich aus seinem Kopf verdrängt. Der Dialog auf dem Theater bekam mehr Reize für ihn als der immerwährende Monolog auf der Kanzel. Und dann konnte er auf dem Theater alles sein, wozu er in der wirklichen Welt nie Gelegenheit hatte. Und was er doch so oft zu sein wünschte, großmütig, wohltätig, edel, standhaft, über alles Demütigende und Erniedrigende erhaben, wie schmachtete er diese Empfindungen, die ihm so natürlich zu sein schienen und die er doch stets entbehren musste, nun einmal durch ein kurzes, täuschendes Spiel der Fantasie in sich wirklich zu machen. Das war es ungefähr, was ihm die Idee vom Theater schon damals so reizend machte. Er fand sich hier gleichsam mit allen seinen Empfindungen und Gesinnungen wieder, welche in die wirkliche Welt nicht passten. Das Theater deuchte ihm eine natürlichere und angemessenere Welt als die wirkliche Welt, die ihn umgab. Nun kamen die Sommerferien heran und die Primaner führten, wie sie alle Jahr zu tun pflegten, öffentlich verschiedene Komödien auf. Reiser konnte bei der allgemeinen Verachtung, der er als ein sogenannter Famulus des Rektors ausgesetzt war, sich nicht die mindeste Hoffnung machen, eine Rolle zu erhalten. Ja, er konnte nicht einmal von irgendeinem der Mitschüler ein Billett erhalten, um zuzusehen. Dies schlug ihn mehr als alles bisherige nieder, bis er auf den Einfall kam, mit 2 bis 3 seiner Mitschüler, welche auch keine Rollen hatten, gleichsam eine Partie der Missvergnügten auszumachen und auf deren Wohnstube bei einer kleinen Anzahl Zuschauer eine Komödie besonders aufzuführen. Hiezu wurde denn Philotas gewählt, wo Reiser einem anderen, der die Rolle des Philotas schlecht machte, sie mit Geld abkaufte und also nun den Philotas spielte. Nun war er in seinem Elemente. Er konnte einen ganzen Abend lang großmütig, standhaft und edel sein. Die Stunden, wo er sich zu dieser Rolle übte und der Abend, wo er sie spielte, waren von den seligsten seines Lebens. Obgleich das Theater nur ein schlechtes Zimmer mit weißen Wänden und das Parterre eine Kammer war, die daran stieß und wo man statt der ausgehobenen Türe eine wollene Decke angebracht hatte, die zum Vorhang dienen musste. Und obgleich das ganze Auditorium nur aus dem Wirt des Hauses, der ein Töpfer war, nebst dessen Frau und seinen Gesellen bestand, und die ganze Erleuchtung nur mit Pfenniglichtern bewerkstelligt wurde, die auf kleinen an die Wand geklebten Stücken von nassen Leimen brannten. Zum Nachspiele wurde aus Millers historisch-moralischen Schilderungen der sterbende Sokrates gegeben, worin Reiser nur einen Freund des Sokrates und der eine von seinen Mitschülern namens G. den sterbenden Sokrates selbst machte, welcher denn ordentlich den Giftbecher leerte und zuletzt unter Zuckungen auf einem Bette, das in die Stube gesetzt war, verschied. Dies letzte Nachspiel war es nun, was Reisern nachher fast seine ganzen Schuljahre verbittert hat. Die anderen Primaner hatten nämlich erfahren, dass außer der ihrigen, von denen, welchen sie keine Rollen gegeben hatten, noch besonders eine Komödie aufgeführt worden sei. Sie sahen dies als einen Eingriff in ihre Rechte an und als ob es gleichsam aus Trotz und Verachtung geschehen sei. Sie suchten sich für diese unverzeihliche Beleidigung, wofür sie es hielten, auf alle Weise zu rächen. Und von der Zeit an durfte von den 4, welche den Philotas und den sterbenden Sokrates aufgeführt hatten, keiner des Abends sicher auf der Straße gehen. Diese 4 waren von der Zeit an ein Gegenstand des Hasses, der Verachtung und des Spottes, welcher Reisern gerade am meisten traf, denn die anderen besuchten die Schulstunden selten. Gegen Reisern hatte man schon vorher nichts als Verachtung bezeigt, die außer einer Art von unerklärbarer allgemeiner Antipathie gegen ihn ihren Grund vorzüglich in seiner erniedrigenden oder wenigstens für erniedrigend gehaltenen Situation, seiner blöden Miene und seinem kurzen Rock haben mochte. Zu dieser Verachtung gesellte sich nun jetzt noch eine allgemeine Erbitterung gegen ihn, welche den Spott, womit man ihn überhäufte, so beißend wie möglich zu machen suchte. Und ob nun gleich nicht er, sondern G. die Rolle des sterbenden Sokrates in dem Nachspiel gemacht hatte, so hieß er doch von nun an mit einem allgemeinen Spottnamen der sterbende Sokrates und verlor diesen beinahe nicht eher, bis diese ganze Generation nach und nach die Schule verlassen hatte. Noch ein Jahr vorher, ehe er selbst die Schule verließ, war er eine lange Zeit kränklich gewesen und gar nicht aus dem Hause gekommen. Als er nun wieder einer Komödie zusehen wollte, welche die Primaner damals aufführten, ließ man ihn zwar herein, aber man sah ihn mit einem verächtlichen, höhnischen Blick an und sagte, da ist der sterbende Sokrates, so dass Reiser gleich umkehrte und traurig wieder zu Hause ging. Sonst pflegt doch immer bei den Menschen eine gewisse Gutmütigkeit zu herrschen, dass sie nur denjenigen zum Gegenstande ihres Spottes machen, der gewissermaßen unempfindlich dagegen ist. Sehen Sie hingegen, dass einer durch den Spott wirklich beleidigt und gekränkt wird, so treiben Sie es wenigstens nicht unaufhörlich, sondern das Mitleid gewinnt doch endlich über die Spottsucht die Oberhand. Aber das war bei Reisern der Fall nicht. Seine Gestalt verfiel von Tage zu Tage. Er wankte nur noch wie ein Schatten umher. Es war ihm beinahe alles gleichgültig. Sein Mut war gelähmt. Wo er konnte, suchte er die Einsamkeit. Aber das alles erweckte auch kein Fünkchen Mitleid gegen ihn. So sehr waren aller Gemüter mit Hass und Verachtung gegen ihn erfüllt. Außer ihm war noch ein gewisser T. ein Gegenstand des Spottes, der zum Teil durch seine stotternde Sprache Veranlassung dazu gab. Dieser aber schüttete den Spott ab wie das Tier mit der unempfindlichen Haut die Schläge. Indem man seiner spottete, so rechtfertigte man sich selbst damit, dass ihn der Spott nicht kränkte. Bei Reisern nahm man darauf keine Rücksicht. Dies erbitterte endlich sein Herz und machte ihn zum offenbaren Menschenfeinde. Wo sollte nun wohl bei ihm ein rühmlicher Wetteifer, Fleiß und Lust zum eigentlichen Studieren herkommen? Er wurde ja ganz aus der Reihe herausgedrängt. Er stand einsam und verlassen da und suchte nur das, wodurch er sich immer noch mehr absondern und in sich selbst zurückziehen konnte. Alles, was er für sich allein auf der Stube arbeitete, las und dachte, machte ihm Vergnügen. Aber zu allem, was er in den Schulstunden mit anderen gemeinschaftlich arbeiten sollte, war er träge und verdrossen. Es war ihm immer, als ob er gar nicht dazugehörte. Das war nun die schöne Erfüllung seiner Träume, von langen Reihen von Bänken, auf denen die Schüler der Weisheit saßen, unter deren Zahl er sich mit Entzücken dachte und mit denen er einst um den Preis zu wetteifern hoffte. Der Rektor, bei dem er wohnte, kam nun auch von seiner Reise wieder zurück und hatte seine Mutter mitgebracht, die seine Wirtschaft auf das Genaueste einzurichten suchte. Es wurde Winter, und man dachte nicht daran, Reisers Stube zu heizen. Er stand erst die bitterste Kälte aus und glaubte, man würde doch endlich auch an ihn denken, bis er hörte, dass er sich bei Tage in der Gesindestube mit aufhalten sollte. Nun fing er an, sich um seine äußeren Verhältnisse gar nicht mehr zu bekümmern. Von seinen Lehrern sowohl als von seinen Mitschülern verachtet und hintangesetzt und wegen seines immerwährenden Missmutes und menschenscheuen Wesens bei niemand beliebt, gab er sich gleichsam selber in Rücksicht der menschlichen Gesellschaft auf und suchte sich nun vollends ganz in sich zurückzuziehen. Er ging zu einem Antiquarius und holte sich einen Roman, eine Komödie nach der anderen und fing nun mit einer Art von Wut an zu lesen. Alles Geld, was er sich vom Munde absparen konnte, wandte er an, um Bücher zum Lesen dafür zu leihen. Und da nach einiger Zeit der Antiquarius ihn kennenlernte und ihm ohne jedesmalige bare Bezahlung Bücher zum Lesen liehe, so hatte sich Reiser, ehe er es merkte, tief in Schulden hineingelesen, die, so klein sie sein mochten, damals für ihn unerschwinglich waren. Er suchte diese Schuld zum Teil durch den Verkauf seiner angeschafften Schulbücher zu tilgen, die ihm der Antiquarius für ein Spottgeld abnahm, und ihm dafür aufs Neue Bücher zum Lesen lieh, bis er wieder in neue Schulden geriet und denn wieder ängstlich auf Ertilgung derselben denken musste. Das Lesen war ihm nun einmal so zum Bedürfnis geworden, wie es den Morgenländern das Opium sein mag, wodurch sie ihre Sinne in eine angenehme Betäubung bringen. Wenn es ihm an einem Buche fehlte, so hätte er seinen Rock gegen den Kittel eines Bettlers vertauscht, um nur eins zu bekommen. Diese Begierde wusste der Antiquarius wohl zu nutzen, der ihm nach und nach alle seine Bücher ablockte und sie oft in seiner Gegenwart 6-mal so teuer wieder verkaufte, als er sie ihm abgekauft hatte. Es war unter diesen Umständen keinem zu verdenken, der Reisern für einen lüderlichen, aus der Art geschlagenen jungen Menschen hielt, welcher seine Schulbücher verkaufte, statt seine Kenntnisse zu vermehren und den Unterricht seiner Lehrer zu nutzen, nichts als Romane und Komödien las und dabei sein Äußeres ganz vernachlässigte, denn es war sehr natürlich, dass Reiser keine Lust zu seinem Körper hatte, da er doch niemandem in der Welt gefiel. Und dann wurde auch alle das Geld, was die Wäscherin und der Schneider hätten bekommen sollen, dem Bücherantiquarius hingebracht. Denn das Bedürfnis zu lesen ging bei ihm Essen und Trinken und Kleidung vor, wie er denn wirklich eines Abends den Ugolino las, nachdem er den ganzen Tag nicht das Mindeste genossen hatte, denn seinen Freitisch hatte er über dem Lesen versäumt. Und für das Geld, was zum Abendbrot bestimmt war, hatte er sich den Ugolino geliehen und ein Licht gekauft, bei welchem er in seiner kalten Stube in eine wollene Decke eingehüllt, die halbe Nacht aufsaß und die Hungerszenen recht lebhaft mitempfinden konnte. Indes waren diese Stunden noch die glücklichsten, welche er gleichsam aus dem Gewirre der übrigen herausriss. Seine Denkkraft war vollkommen wie berauscht. Er vergaß sich und die Welt. Er las auf die Weise nach der Reihe die 12 oder 14 Bände durch, welche damals vom Deutschen Theater heraus waren. Und weil er Yoricks empfindsame Reisen mit großem Vergnügen 2 bis 3 Mal durchgelesen hatte, so lieh er sich auch von dem Antiquarius die empfindsamen Reisen durch Deutschland von Schummel. Nun hatte er damals schon angefangen, sich die Titel der Bücher, welche er gelesen hatte, in einem dazu bestimmten Buche niederzuschreiben und sein Urteil dabei zu setzen, das mehrmalen ziemlich richtig ausfiel. Wie er denn zum Beispiel bei den empfindsamen Reisen durch Deutschland von Schummel das Urteil schrieb, ein Exercitium extemporaneum, weil der Verfasser selbst gestand, dass er alle die verschiedenen Sachen in diesem dicken Buche bloß zusammengeschrieben habe, damit man urteilen solle, zu welchem Fach in der Schriftstellerei er sich wohl am besten schicken würde. Der Verfasser dieser empfindsamen Reisen hat nachher dies Exercitium extemporaneum durch seinen Spitzbart hinlänglich wieder gut gemacht. Aber nicht leicht hat Reisern bei irgendeinem Buche die Zeit, welche er auf das Lesen desselben gewandt hatte, mehr gereut als bei diesen empfindsamen Reisen. So lernte er nun von selbst allmählich das Mittelmäßige und Schlechte von dem Guten immer besser unterscheiden. Bei allem aber, was er las, war und blieb die Idee vom Theater immer bei ihm die herrschende. In der dramatischen Welt lebte und webte er. Da vergoss er oft Tränen, indem er las, und ließ sich wechselsweise bald in heftige tobende Leidenschaft des Zorns, der Wut und der Rache und bald wieder in die sanften Empfindungen des großmütigen Verzeihens, des obsiegenden Wohlwollens und des überströmenden Mitleids versetzen. Seine ganze äußere Lage und seine Verhältnisse in der wirklichen Welt waren ihm so verhasst, dass er die Augen davor zuzuschließen suchte. Der Rektor rief ihn im Hause bei seinem Namen, wie man einen Bedienten ruft, und einmal musste er einen seiner Mitschüler, der ein Sohn eines Freundes vom Rektor war, bei demselben zum Essen bitten. Und während dass dieser des Abends bei dem Rektor speiste, musste Reiser Wein holen und in der Gesindestube sein, die gleich neben der Stube war, wo gespeist wurde, und wo er hören konnte, wie sein Mitschüler sich mit dem Rektor unterhielt, während dass er bei der Magd in der Stube saß. Der Rektor gab verschiedene Privatstunden. Wenn er nun etwa eine davon nicht halten konnte, so musste Reiser bei seinen Mitschülern, mit denen er doch auch an diesem Unterricht teilnahm, herumgehen und ihnen die Privatstunde absagen, welches den Übermut derselben gegen ihn noch vermehrte. Diese Zurücksetzung hatte ihren guten Grund in seinem Betragen. Er war unteilnehmend an allem, was außer ihm vorging, und zu jedem Geschäft, was ihn aus seiner Ideenwelt herauszog, träge und verdrossen. Was Wunder, da er an nichts teilnahm, dass man auch wieder an ihm nicht teilnahm, sondern ihn verachtete, hintansetzte und vergaß. Allein man erwog nicht, dass eben dies Betragen, weswegen man ihn zurücksetzte, selbst eine Folge von vorhergegangener Zurücksetzung war. Diese Zurücksetzung, welche in einer Reihe von zufälligen Umständen gegründet war, hatte den Anfang zu seinem Betragen und nicht sein Betragen, wie man glaubte, den Anfang zur Zurücksetzung gemacht. Möchte dies alle Lehrer und Pädagogen aufmerksamer und in ihren Urteilen über die Entwicklung der Charaktere junger Leute behutsamer machen, dass sie die Einwirkung unzähliger zufälliger Umstände mit in Anschlag brächten und von diesen erst die genaueste Erkundigung einzuziehen suchten, ehe sie es wagten, durch ihr Urteil über das Schicksal eines Menschen zu entscheiden, bei dem es vielleicht nur eines aufmunternden Blicks bedurfte, um ihn plötzlich umzuschaffen, weil nicht die Grundlage seines Charakters, sondern eine sonderbare Verkettung von Umständen an seinem schlecht in die Augen fallenden Betragen schuld war. Anton Reisers Schicksal schien es nun einmal zu sein, Wohltaten zu seiner Qual zu empfangen. Es war Wohltat, dass er ein Jahr lang bei der Frau Filter im Hause war. Und in welcher peinlichen und drückenden Lage brachte er dieses Jahr zu. Es war Wohltat, dass er bei dem Rektor im Hause war. Nur was für unzählige Demütigungen und Verachtung von seinen Mitschülern zog ihm dieser ihm so reizend geschilderte Aufenthalt zu. Dem äußeren Anschein nach konnte nun auch von Reisern niemand als schlecht urteilen. Und der Rektor sagte selbst zum Pastor Marquardt, es würde höchstens einmal ein Dorfschulmeister aus ihm werden. Dies hielt der Pastor Marquardt nachher Reisern wieder vor. Und sein Mut wurde durch dies Urteil des Rektors über ihn, dem er damals noch nicht viel Selbstgefühl entgegensetzen konnte, noch mehr niedergeschlagen. Weil nun der Rektor sicher zu glauben schien, dass aus Reisern doch nie etwas würde, so brauchte er ihn indes, wozu er noch zu brauchen war, nämlich zu allerlei kleinen Diensten, die er ihn in und außer dem Hause verrichten ließ. Und Reiser wurde nun im Grunde völlig wie ein Domestik betrachtet, ob er gleich ein Primaner hieß. Einmal genoss er denn doch noch die Vorrechte eines Primaners, da er von dem Kurgelde, was er erhielt, seinen Teil zum Neujahrgeschenke für den Rektor mit hergab und auch dem Aufzuge mit Fackeln beiwohnte, da dem Direktor und dem Rektor nach hergebrachter Weise zum Neujahr eine Musik gebracht und ein Vivat gerufen wurde. Ob er gleich bei diesem Zuge der Letzte oder einer der Letzten in der Ordnung war, so erhob es doch seinen Mut außerordentlich wieder, da er sich ungeachtet der vielen Herabwürdigungen und Demütigungen, die er erfahren hatte, doch hier gleichsam wieder in Reihe und Glied mit den übrigen stehen sah, einen Degen nebst einer Fackel tragen und das Vivat mitrufen durfte. Die Musik, die Zuschauer, die Erleuchtung von den Fackeln, die Anführer mit Federhüten und entblößten Degen, das alles beseelte ihn wieder mit neuem Mut, da er sich in diesem glänzenden Aufzuge mitbefand. Und da er am anderen Tage mit unter der Zahl der Primaner stand und dem Rektor mit einer lateinischen Anrede an ihn das Neujahrgeschenk, wozu Reiser doch auch seinen Teil beigetragen hatte, auf einem silbernen Teller überreicht wurde, so fühlte er sich einmal mit einigem Wohlgefallen wieder in der wirklichen Welt. Er sah sich doch hier nicht ganz ausgeschlossen und verdrängt. Allein wie sehr verbitterte ihm der Hass und Übermut seiner Mitschüler auch diese kleine Aufmunterung wieder. Der Rektor bewirtete die Primaner, welche ihm das Geschenk gebracht hatten, mit Wein und Kuchen. Diese tranken zu wiederholten Malen seine Gesundheit, wobei sie denn am Ende, da ihnen der Wein in die Köpfe stieg, ziemlich laut wurden. Reiser trank einige Gläser Wein, ohne schlimme Folgen zu besorgen. Allein die gänzliche Ungewohnheit des Weintrinkens machte, dass ihn ein paar Gläser schon etwas berauschten. Nun legten es seine edeldenkenden Mitschüler darauf an, ihn gänzlich betrunken zu machen, welches ihnen teils durch List und teils durch Drohungen gelang, so dass Reiser allerlei verwirrtes Zeug redete und am Ende zu Bette gebracht werden musste. War nun Reiser vorher schon in dem Zutrauen und der Achtung aller derer, die ihn kannten, gesunken, so gab dieser Vorfall seinem guten Kredit nun vollends den letzten Stoß. Vorher war er schon ein träger, unordentlicher und unfleißiger. Nun war er auch ein unmäßiger und schlechter Mensch, weil er in dem Hause seines Lehrers, der zugleich sein Wohltäter war, durch sein unanständiges Betragen zugleich das undankbarste Herz verraten hatte. Alle diese Folgen sah Reiser dunkel voraus, da er am anderen Morgen erwachte, und indem er sich anzog, machte er sich schon auf Bitte und Entschuldigung bei dem Rektor wegen seines gestrigen Betragens gefasst. Er hatte seine Anrede recht gut ausstudiert und versicherte unter anderem, dass er diesen Flecken auf alle Weise wieder würde auszutilgen suchen, worauf ihm denn der Rektor eben nicht sehr tröstlich antwortete, dass die nachteiligen Folgen von diesem Vorfall, wenn er bekannt würde, wohl schwerlich zu verhüten sein würden. Der Rektor hatte darin sehr recht, denn der Vorfall wurde bald bekannt und es hieß nun, wie, der junge Mensch lebt von Wohltaten, selbst der Prinz wendet so viel an ihn, und da er in dem Hause seines Lehrers, seines Wohltäters, der ihm Obdach gibt, gastfreundlich bewirtet wird, beträgt er sich so, wie niederträchtig, wie undankbar. Ungeachtet nun Reisern diese Folgen ahndeten und er höchst traurig darüber war, empfand er doch am anderen Tage, da er ins Chor kam und seine Mitschüler über sein blasses und verwirrtes Ansehen, das er noch von dem gestrigen Rausche hatte, lachten, eine Art von sonderbarem Stolz, gleichsam als ob er durch das gestrige Betrinken eine gewisse Bravour bezeigt hätte, dass er sogar affektierte, als ob sein Taumel noch fortdauerte, um dadurch Aufmerksamkeit auf sich zu erregen. Denn die Aufmerksamkeit der übrigen auf ihn, die diesmal mehr mit einer gewissen Art von Beifall als mit Spott verknüpft war, schmeichelte ihm. Auch betrachteten ihn die anderen so, wie man einen zu betrachten pflegt, der in demselben Fall ist, worin man selbst einmal war, denn der Präfektus war fast immer betrunken. Dies geheime Vergnügen, welches Reiser empfand, da es ihm zu gelingen schien, sich durch das Schlechte bemerkt zu machen, ist wohl die gefährlichste Klippe der Verführung, woran die meisten jungen Leute zu scheitern pflegen. Indes wurde dieser Übermut bei Reisern sehr bald wieder gedämpft, da er die nachteiligen Folgen, welche ihm der Rektor prophezeit hatte, nun zu bald empfand. Allenthalben empfing man ihn mit kalten und verächtlichen Blicken. Er ließ daher die meisten Freitische einen nach dem anderen freiwillig fahren und hungerte lieber oder aß Salz und Brot, ehe er sich diesen Blicken aussetzen wollte. Bei dem einzigen Schuster Schanz ging er noch immer mit Vergnügen hin, denn hier wurde er nach wie vor mit freundlichen Blicken empfangen. Und man ließ ihn hier nicht für sein widriges Schicksal büßen. Er war damals weit entfernt, dass er sich gegen sich selbst hätte entschuldigen sollen. Vielmehr trauerte er dem Urteil so vieler Menschen mehr als seinem eigenen Urteil über sich selbst zu. Er klagte sich oft an und machte sich die bittersten Vorwürfe über seine Versäumnis im Studieren, über sein Lesen und über sein Schuldenmachen beim Bücherantiquarius. Denn er war damals nicht imstande, sich das alles als eine natürliche Folge der engsten Verhältnisse, worin er sich befand, zu erklären. In solcher Stimmung der Seele, wo er gegen sich selbst aufgebracht und seine Fantasie noch durch ein Trauerspiel, das er eben gelesen hatte, erhitzt war, schrieb er einmal einen verzweiflungsvollen Brief an seinen Vater, worin er sich als den größten Verbrecher anklagte und der mit unzähligen Gedankenstrichen angefüllt war, so dass sein Vater nicht wusste, was er aus dem Brief machen sollte und für den Verstand des Verfassers im Ernst zu fürchten anfing. Der ganze Brief war im Grunde eine Rolle, die Reiser spielte. Er fand ein Vergnügen daran, sich selbst, wie es zuweilen die Helden in den Trauerspielen machen, mit der schwärzesten Farbe zu schildern und dann recht tragisch gegen sich selbst zu wüten. Da er nun niemand auf der Welt und auch sich selbst nicht einmal zum Freunde hatte, was konnte wohl anders sein Bestreben sein, als sich so viel und so oft wie möglich selbst zu vergessen? Der Bücherantiquarius blieb daher seine immerwährende Zuflucht, und ohne diesen würde er seinen Zustand schwerlich ertragen haben, den er sich nun in manchen Stunden nicht nur erträglich, sondern sogar angenehm zu machen wusste, wenn er zum Beispiel bei seinem Vetter, dem Perückenmacher, ein kleines, freilich eben nicht glänzendes Auditorium um sich her versammeln und dem mit aller Fülle des Ausdrucks und der Deklamation, die ihm nur möglich war, irgendeines seiner Lieblingstrauerspiele als Emilia Galotti, Ugolino oder sonst etwas Tränenvolles, wie zum Beispiel den Tod Abels von Gessner vorlesen konnte. Wobei er denn ein unbeschreibliches Entzücken empfand, wenn er rund um sich her jedes Auge in Tränen erblickte und darin den Beweis las, dass ihm sein Endzweck durch die Sache, die er vorlas, zu rühren gelungen war. Überhaupt brachte er die vergnügtesten Stunden seines damaligen Lebens entweder für sich allein oder in diesem Zirkel bei seinem Vetter, dem Perückenmacher, zu, wo er gleichsam die Herrschaft über die Geister führen und sich zum Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit machen konnte. Denn hier wurde er gehört, hier konnte er vorlesen, deklamieren, erzählen und lehren. Und er ließ sich wirklich mit den Handwerksgesellen, welche dort zusammenkamen, zuweilen in Dispute über sehr wichtige Materien, als über das Wesen der Seele, die Entstehung der Dinge, den Weltgeist und dergleichen ein, wodurch er die Köpfe verwirrte, indem er die Aufmerksamkeit dieser Leute auf Dinge lenkte, an die sie in ihrem Leben nicht gedacht hatten. Mit einem Schneidergesellen insbesondere, der anfing, an seinen Grübeleien Gefallen zu finden, unterhielt er sich oft stundenlang über die Möglichkeiten der Entstehung einer Welt aus Nichts. Endlich gerieten sie auf das Emanationssystem und auf den Spinozismus. Gott und die Welt war eins. Wenn dergleichen Materien nicht in die Schulterminologie eingehüllt werden, so sind sie für jeden Kopf und sogar Kindern verständlich. Bei einem solchen Gespräch pflegte Reiser, aller seiner Sorgen und seines Kummers zu vergessen. Das, was ihn drückte, war denn viel zu klein für ihn, um seine Aufmerksamkeit zu beschäftigen. Er fühlte sich aus dem umringenden Zusammenhange der Dinge, worin er sich auf Erden befand, auf eine Zeit lang hinausversetzt und genoss die Vorrechte der Geisterwelt. Wer ihm dann zuerst in den Wurf kam, mit dem suchte er sich in philosophische Gespräche einzulassen und seine Denkkraft an ihm zu üben. Indes wandte er doch seine Schulstunden, ungeachtet der wenigen Aufmunterung, die er darin genoss, und der vielen Demütigungen, die er darin erduldete, nicht ganz unnütz an. Er schrieb bei dem Direktor neue Geschichte, Dogmatik und Logik, und bei dem Rektor die Erdbeschreibung und einige Übersetzungen lateinischer Autoren nach, wodurch er denn doch immer neben seiner Komödien- und Romanlektüre noch einige wissenschaftliche Kenntnisse auffing, und ohne es eigentlich mit Absicht zu treiben, auch im Lateinischen noch einige Fortschritte machte. Das war aber alles nur wie zufällig. Manche Stunde versäumte er dazwischen, und manche Stunde las er, während das der Livius oder ein anderer lateinischer Autor gelesen wurde, für sich heimlich einen Roman, weil er doch einmal wusste, dass der Direktor ihn nicht mehr aufzurufen würdigte. Denn wenn er in den Schulstunden mitten unter einer Anzahl von 6 bis 70 Menschen saß, von denen fast kein einziger sein Freund war, und denen er fast insgesamt ein Gegenstand des Spottes und der Verachtung war, so musste ihm dies natürlicherweise beständig eine sehr ängstliche Lage sein, wo er sich am meisten gedrungen fühlte, sich in eine andere Welt zu träumen, in der er sich besser befand. Aber auch diese Zuflucht missgönnte man ihm. Und indem er gerade einmal, noch ehe die Stunde anging, in einem Bande vom Theater der Deutschen las, so nahm man, während das der Rektor hereintrat, ihm das Buch weg und legte es dem Rektor aufs Katheder hin, dem man nun auf Befragen, woher das Buch käme, sagte, dass Reiser während den Stunden darin zu lesen pflegte. Ein Blick voll wegwerfender Verachtung auf Reisern war die Antwort des Rektors auf diese Anklage. Und dieser Blick kostete Reisern wiederum einen Teil des wenigen Selbstzutrauens, das ihm noch übrig geblieben war. Denn weit entfernt, sich gegen sich selbst zu entschuldigen, glaubte er vielmehr, diese Verachtung wirklich zu verdienen und hielt sich in dem Augenblick ebenso sehr für ein weggeworfenes, verächtliches Wesen, als ihn der Rektor nur immer dafür halten konnte. Er sank durch diesen Vorfall noch tiefer als vorher in der Verachtung des Rektors. Sein äußerer Zustand verschlimmerte sich daher von Tage zu Tage. Und da er einmal vergessen hatte, einen Auftrag, den ihm ein Fremder an den Rektor gegeben hatte, auszurichten, so bediente sich der Rektor zum ersten Male des harten Ausdrucks gegen ihn, diese Vernachlässigung eines ihm gegebenen Auftrags sei ja eine wahre Dummheit. Dieser Ausdruck brachte auf eine lange Zeit eine Art von wirklicher Seelenlähmung in ihm hervor. Dieser Ausdruck und das dummer Knabe vom Inspektor auf dem Seminarium und das ich meine ihn ja nicht von dem Kaufmann S. hat er nie vergessen können. Sie haben sich in alle seine Gedanken verwebt und ihm lange nachher oft alle Gegenwart des Geistes in Augenblicken benommen, wo er sie am meisten bedurfte. Ein Freund des Rektors, welcher einige Wochen bei ihm logierte und für den Reiser auch einige Gänge tun musste, gab der Magd und ihm bei seinem Abschiede ein Trinkgeld. Reiser hatte eine sonderbare Empfindung dabei, da er das Geld nahm. Es war ihm, als ob er einen Stich erhielte, wo sich der erste Schmerz plötzlich wieder verlor, denn er dachte an den Bücherantiquarius. Und in dem Augenblick war alles Übrige vergessen. Für das Geld konnte er mehr wie 20 Bücher lesen. Sein beleidigter Stolz hatte sich noch zum letzten Mal empört und war nun besiegt. Reiser nahm von diesem Augenblick an keine Rücksicht mehr auf sich selbst und warf sich in Ansehung seiner äußeren Verhältnisse völlig weg. Seine Kleidung, die immer schlechter und unordentlicher wurde, kümmerte ihn nicht mehr. In der Schule, im Chore und wenn er auf der Straße ging, dachte er sich mitten unter Menschen wie allein, denn keiner war, der sich um ihn bekümmerte oder an ihm teilnahm. Sein eigenes äußeres Schicksal war ihm daher so verächtlich, so niedrig und so unbedeutend geworden, dass er aus sich selbst nichts mehr machte. An dem Schicksal einer Miss Sarah Sampson, einer Julie und Romeos hingegen konnte er den lebhaftesten Anteil nehmen. Damit trug er sich oft den ganzen Tag herum. Nichts war ihm unausstehlicher, als wenn die Lehrstunden geendigt waren, sich beim Herausgehen unter dem Schwarm seiner insgesamt besser gekleideten, muntern und lebhaftern Mitschüler zu befinden, von denen ihn keiner mehr an seiner Seite zu gehen würdigte. Wie oft wünschte er sich in solchen Augenblicken endlich von der Last seines Körpers befreit und durch einen plötzlichen Tod aus diesem quälenden Zusammenhange gerissen zu werden. Wenn er denn etwa durch ein Gässchen, wo niemand neben ihm ging, sich den Blicken seiner Mitschüler entziehen konnte, wie froh eilte er dann in die einsamsten und abgelegensten Gegenden der Stadt, um seinen trauernden Gedanken eine Weile ungestört nachzuhängen. Der größte Dummkopf unter allen, welcher auch allgemein verachtet war, gesellte sich zuweilen zu ihm. Und Reiser nahm seine Gesellschaft mit Freuden an, denn es war doch ein Mensch, der sich zu ihm gesellte. Wenn er dann mit diesem ging, so hörte er oft hier und da einen seiner Mitschüler zu dem anderen sagen, »Par nobile fratrum«, ein edles Paar Gebrüder. Mit diesem wirklichen Dummkopf wurde er also zugleich in eine Klasse geworfen. Da nun der Rektor auch gesagt hatte, es würde höchstens ein Dorfschulmeister aus ihm werden, so kam dies alles zusammen, um Reisern sein Selbstzutrauen gänzlich zu rauben, so dass er nun fast alles Zutrauen zu seinen eigenen Verstandeskräften fahren ließ und oft im Ernst anfing, sich selbst für den Dummkopf zu halten, wofür er so allgemein erkannt wurde. Dieser Gedanke artete denn aber auch zugleich in einer Art von Bitterkeit gegen den Zusammenhang der Dinge aus. Er verwünschte in den Augenblicken die Welt und sich, weil er sich als ein höchst verächtliches Wesen zum Spott der Welt geschaffen glaubte. Wie weit das Vorurteil seiner Mitschüler gegen ihn und ihre Überzeugung von seiner angeborenen Dummheit ging, davon mag Folgendes zum Beweise dienen. Der Rektor hatte ihm erlaubt, die Privatstunden, welche er in seinem Hause gab, mitzubesuchen. Unter anderem gab nun der Rektor auch eine englische Stunde. Reiser hatte das Buch nicht, worin gelesen wurde, und konnte sich also zu Hause nicht üben. Er musste mit einem anderen einsehen. Demungeachtet begriff er in ein paar Wochen von bloßem Zuhören die meisten Regeln der englischen Aussprache. Und da ihn der Rektor zufälligerweise auch einmal mit zum Lesen aufrief, so las er weit fertiger und besser als alle übrigen, die das Buch gehabt und sich zu Hause geübt hatten. Er hörte also einmal in der Nebenstube über sich sprechen, der Reiser müsse doch so dumm nicht sein, weil er die schwere englische Aussprache so bald gefasst hätte. Um nun diese günstige Meinung von ihm ja nicht aufkommen zu lassen, behauptete sogleich einer geradezu, Reisers Vater sei ein geborener Engländer und er erinnere sich also der englischen Aussprache noch von seiner Kindheit her. Die übrigen waren sehr bereit, dies zu glauben. Und so war denn Reiser aufs Neue zu seiner vorigen Niedrigkeit in den Augen seiner Mitschüler herabgesunken. Man sieht aus diesem allen, dass die Achtung, worin ein junger Mensch bei seinen Mitschülern steht, eine äußerst wichtige Sache bei seiner Bildung und Erziehung ist, worauf man bei öffentlichen Erziehungsanstalten bisher noch zu wenig Aufmerksamkeit gewandt hat. Was Reisern damals aus seinem Zustande retten und auf einmal zu einem fleißigen und ordentlichen jungen Menschen hätte umschaffen können, wäre eine einzige wohlangewandte Bemühung seiner Lehrer gewesen, ihn bei seinen Mitschülern wieder in Achtung zu setzen. Und das hätten sie durch eine etwas nähere Prüfung seiner Fähigkeiten und ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf ihn sehr leicht bewirken können. So verstrich nun dieser Winter für ihn höchst traurig. Seine kleine Ökonomie war gänzlich zerrüttet. Er hatte sich in seinem schlechten Aufzuge nicht getraut, sein monatliches Geld von dem Prinz zu holen. Bei dem Bücherantiquarius war er für seine Einkünfte tief in Schulden geraten. Auch hatte er seine übrigen notwendigsten Bedürfnisse an Wäsche und Schuhen von den wenigen Groschen, die er wöchentlich einnahm, und dem Kurgelde, das er erhielt, nicht bestreiten können, da er überdem dem Bücherantiquarius alles zubrachte. Unter diesen Umständen reiste er in den Osterferien zu seinen Eltern, wo er den Degen ansteckte, mit dem er sich im Philotas erstochen hatte. Und nun seinen Brüdern täglich diese Rolle noch einmal vorspielte. sich auch von seinem verlassenen Zustande und der Verachtung, worin er bei seinen Mitschülern stand, hier nicht das Mindeste merken ließ, sondern vielmehr das Angenehme und Ehrbringende, was er von sich sagen konnte, auf alle Weise heraussuchte. Dass ihn nämlich der Rektor auf einer Reise zur Gesellschaft mitgenommen, dass er in einer Privatstunde Englisch bei ihm gelernt habe, dass er bei dem Aufzug mit Fackeln und Musik gewesen und wie es dabei zugegangen sei und so weiter. Auch für sich selbst suchte er so viel wie möglich, alles Unangenehme und Niederdrückende aus seinen Ideen zu verbannen. Denn er wollte hier nun einmal in einem vorteilhaften, ehrenvollen Lichte erscheinen. Und sein Zustand sollte anderen beneidenswert vorkommen, so wenig beneidenswert er auch war. In dieser angenehmen Selbsttäuschung brachte er hier einige Tage sehr vergnügt zu. Allein so leicht, wie ihm diesmal geworden war, da er aus den Toren von Hannover gekommen und er die vier Türme der Stadt allmählich aus dem Gesicht verloren hatte, so schwer wurde ihm ums Herz, da er sich diesen Toren wieder näherte und die vier Türme wieder vor ihm dalagen, die ihm gleichsam die großen Stifte schienen, welche den Fleck seiner mannigfaltigen Leiden bezeichneten. Insbesondere war ihm der hohe, eckigte und oben nur mit einer kleinen Spitze versehene Marktturm, da er ihn jetzt wieder sah, ein fürchterlicher Anblick. Dicht neben diesem war die Schule. Das Spotten, Grinsen und Auszischen seiner Mitschüler stand mit diesem Turm auf einmal wieder vor seiner Seele da. Das große Zifferblatt an diesem Turm war er gewohnt, zum Augenmerk zu nehmen, so oft er die Schule besuchte, um zu sehen, ob er auch zu spät käme. Dieser Turm war, so wie die alte Marktkirche, ganz in gotischer Bauart, von roten Backsteinen aufgebaut, die vor Alter schon schwärzlich geworden waren. In eben dieser Gegend war es, wo den Missetätern ihr Todesurteil vorgelesen wurde. Kurz, dieser Marktkirchturm brachte alles in Reisers Fantasie zusammen, was nur fähig war, ihn plötzlich niederzuschlagen und in eine tiefe Schwermut zu versetzen. Er hätte in der Tat nicht schwermütiger sein können, als er es jetzt war, wenn er auch alles das vorausgewusst hätte, was ihm von nun an in diesem Orte seines Aufenthalts noch begegnen sollte. War aber schon vor einem Jahre, da er auch von seinen Eltern nach Hannover wieder zurückkehrte, seine Traurigkeit nicht ohne Grund gewesen, so war sie es diesmal noch viel weniger, da ihm einer der schrecklichsten Zeitpunkte in seinem Leben bevorstand. Ohne indes eine Ahndungskraft bei ihm vorauszusetzen, ließ sich seine Schwermut sehr natürlich erklären, wenn man erwägt, dass seine Einbildungskraft jeden engsten Kreis seines eigentlichen, wirklichen Daseins, worin er nun wieder versetzt werden sollte, schnell durchlief. Die Schule, das Chor, das Haus des Rektors. In diesen Kreisen, wovon ihn immer einer noch mehr wie der andere einengte und alle seine Strebekraft hemmte, sollte er sich von nun an wieder drehen. Wie gern hätte er in diesem Augenblick seinen ganzen Aufenthalt in Hannover gegen den dunkelsten Kerker vertauscht, der gewiss weit weniger Fürchterliches und Schreckliches für ihn gehabt haben würde, als alle diese ängstliche Lagen. Indem er nun so in schwermütige Gedanken vertieft einherging und schon nahe am Tore war, schoss auf einmal wie ein Blitz ein Gedanke durch seine Seele, der alles aufhellte und wodurch sich ihm alles wieder in einem schönern Lichte malte. Er erinnerte sich, dass er schon zu Hause bei seinen Eltern gehört hatte, es wäre eine Schauspielergesellschaft nach Hannover gekommen, die den Sommer über dort spielen würde. Dies war die damalige Ackermannsche Truppe, welche fast alle die jetzt hin und her zerstreuten Zierden aller Bühnen Deutschlands in sich vereinigte. Mit schnellen Schritten eilte nun Reiser der Stadt zu, die ihm vorher so verhasst und nun plötzlich wieder über alles lieb geworden war, ohne erst zu Hause zu gehen. Es war noch Vormittag, denn er war die Nacht an einem Ort unterwegs geblieben, von welchem er nur noch ein paar Meilen bis nach Hannover zu gehen hatte. Eilte er sogleich nach dem Schlosse, wo er wusste, dass der Komödienzettel mit dem Personenverzeichnis angeschlagen war, und las, dass man an demselben Abend noch Emilia Galotti aufführen würde. Sein Herz schlug ihm vor Freuden, da er dies las. Gerade dies Stück, bei dem er schon so manche Träne geweint und so oft bis ins Innerste der Seele erschüttert worden, und was bis jetzt nur noch in seiner Fantasie aufgeführt war, nun auf dem Schauplatz mit aller möglichen Täuschung wirklich dargestellt zu sehen. Er wäre den Abend nicht aus der Komödie geblieben, hätte es auch kosten mögen, was es gewollt hätte. Da er nun zu Hause kam, so wurde die Stube, worin er schlief, geweißt und etwas darin gebaut, wodurch sie ganz unbewohnbar gemacht wurde. Dieser misströstende Anblick des Orts seines eigentlichsten Aufenthalts trieb ihn noch mehr aus der wirklichen, ihn umgebenden Welt hinaus. Er schmachtete nach der Stunde, wann das Schauspiel anheben würde. Wohin er kam, konnte er seine Freude nicht verbergen. Da er bei der Frau Filter in die Stube trat, war sein erstes Wort die Komödie, welches sie ihm lange nachher vorwarf. Und ebenso war es, da er zu seinem Vetter, dem Perückenmacher, kam, wo er nun einige Nächte auf dem Boden schlafen musste, während das seine Stube in dem Hause des Rektors erst wieder bewohnbar gemacht wurde. Folgende Rollenbesetzung mag ungefähr einen Begriff davon geben, was Emilia Galotti als das erste Schauspiel, das er in dieser Stimmung der Seele sah, für eine Wirkung auf ihn müsse gehabt haben. Die verstorbene Charlotte Ackermann spielte die Emilia, ihre Schwester die Orsina und die Reineken spielte die Claudia. Borchers den Odoardo, Brockmann den Prinzen, Reineke den Appiani und Dauer den Conti. Wo mag Emilia Galotti wohl je wieder so aufgeführt worden sein? Wie mächtig musste Reisers Seele hier eingreifen, da sie nun die Welt ihrer Fantasie gewissermaßen wirklich gemacht fand. Er dachte von nun an keinen anderen Gedanken mehr als das Theater und schien nun für alle seine Aussichten und Hoffnungen im Leben gänzlich verloren zu sein. Was er nun irgend an Geld auftreiben konnte, das wurde zur Komödie angewandt, aus welcher er nun keinen Abend mehr wegbleiben konnte, wenn er es sich auch am Munde abdarben sollte. Um der Komödie willen aß er auf den ganzen Tag über nichts wie etwas Salz und Brot, wenn ihm nicht etwa die alte Mutter des Rektors Essen auf seine Stube schickte, welches sie doch zuweilen aus Mitleid tat. Und weil es nun Sommer war, so genoss er auch der Wonne, auf seiner Stube wieder allein sein zu können, welches ihm mehr wert war als die köstlichsten Speisen, die er hätte genießen können. Die Aussicht auf die Komödie am Abend tröstete ihn, wenn er am Morgen zu einem traurigen Tage erwachte, wie er denn nie anders erwachte. Denn die Verachtung und der Spott seiner Mitschüler und das dadurch erregte Gefühl seiner eigenen Unwürdigkeit, welches er allenthalben mit sich umhertrug, dauerte noch immer fort und verbitterte ihm sein Leben. Und alles, was er tat, um sich hiervon loszureißen, war im Grunde eine bloße Betäubung seines inneren Schmerzes und keine Heilung desselben. Sie erwachte mit jedem Tag wieder. Und während das seine Fantasie ihm manche Stunde lang ein täuschendes Blendwerk vormalte, verwünschte er doch im Grunde sein Dasein. Die häufigen Tränen, welche er oft beim Buche und im Schauspielhause vergoss, flossen im Grunde ebenso wohl über sein eigenes Schicksal als über das Schicksal der Personen, an denen er teilnahm. Er fand sich immer auf eine nähere oder entferntere Weise in dem unschuldig Unterdrückten, in dem Unzufriedenen mit sich und der Welt, in dem Schwermutsvollen und dem Selbsthasser wieder. Die drückende Hitze im Sommer trieb ihn oft aus seiner Stube in die Küche oder in den Hof hinunter, wo er sich auf einen Holzhaufen setzte und las und oft sein Gesicht verbergen musste, wenn etwa jemand hereintrat und er mit rot geweinten Augen dasaß. Das war wieder the joy of grief, die Wonne der Tränen, die ihm von Kindheit auf im vollen Maße zuteil ward, wenn er auch alle übrigen Freuden des Lebens entbehren musste. Dies ging so weit, dass er selbst bei komischen Stücken, wenn sie nur einige rührende Szenen enthielten, als zum Beispiel bei der Jagd, mehr weinte als lachte. Was aber auch ein solches Stück damals für Wirkung tun musste, kann man wieder aus der Rollenbesetzung schließen, indem die Charlotte Ackermann Röschen, ihre Schwester Hannchen, die Reineken die Mutter, Schröder den Töffel, Reineke den Vater und Dauer den Christel spielte. Wenn irgend äußere Umstände fähig waren, jemandem einen entschiedenen Geschmack am Theater beizubringen, so war es, Reisers Vorliebe und seine besonderen Verhältnisse abgerechnet, der Zufall, welcher diese vortrefflichen Schauspieler damals in eine Truppe zusammenbrachte. Man kann nun leicht schließen, wie Romeo und Julie, die Rache von Young, die Oper Clarissa, Eugenie, welche Stücke auf Reisern den stärksten Eindruck machten, gegeben werden mussten. Dies hatte nun auch so sehr alle seine Gedanken eingenommen, dass er alle Morgen den Komödienzettel gleichsam verschlang und alles, auch dass der Anfang ist präzise um 17:30 und der Schauplatz ist auf dem königlichen Schlosstheater, gewissenhaft mitlas und für einen vorzüglichen Schauspieler, den er etwa auf der Straße erblickte, fast so viel Ehrfurcht wie ehemals gegen den Pastor Paulmann in Braunschweig empfand. Alles, was zum Theater gehörte, war ihm ehrwürdig. Und er hätte viel darum gegeben, nur mit dem Lichtputzer Bekanntschaft zu haben. Vor 2 Jahren hatte er schon den Herkules auf dem Öther, den Grafen von Olsbach und die Pamela spielen sehen, wo Eckhoff, Böck, Günther, Hänsel, Brandes nebst seiner Frau und die Seilerin die vorzüglichsten Rollen spielten. Und schon von jener Zeit her schwebten die rührendsten Szenen aus diesen Stücken noch seinem Gedächtnis vor, worunter Günther als Herkules, Böck als Graf von Olsbach und die Brandes als Pamela fast jeden Tag wechselsweise einmal in seine Gedanken gekommen waren. Und mit diesen Personen hatte er denn auch bis zur Ankunft der Ackermannschen Truppen die Stücke, die er las, in seiner Fantasie größtenteils aufgeführt. Es fügte sich also gerade bei ihm, dass er, wenn jene mit diesen zusammengenommen wurden, nun alle die vorzüglichsten Schauspieler Deutschlands zu sehen bekommen hatte, die jetzt in ganz Deutschland zerstreut sind. Dadurch bildete sich ein Ideal von der Schauspielkunst in ihm, das nachher nirgends befriedigt wurde und ihm doch weder Tag noch Nacht Ruhe ließ, sondern ihn unaufhörlich umhertrieb und sein Leben unstet und flüchtig machte. Weil er ehemals Böck und jetzt Brockmannen die Rollen spielen sah, wobei am meisten geweint wurde, so waren diese auch seine Lieblingsakteurs, mit denen sich seine Gedanken immer am meisten beschäftigten. Allein bei alle den glänzenden Szenen, die aus der Theaterwelt beständig seiner Fantasie vorschwebten, wurden seine äußeren Umstände von Tage zu Tage schlechter. Er verlor immer mehr in der Achtung der Menschen, geriet immer tiefer in Unordnung. Seine Kleidung und Wäsche wurden immer schlechter, sodass er am Ende Scheu trug, sich vor Menschen sehen zu lassen. Er versäumte daher, so oft er konnte, die Schule und das Chor und hungerte lieber, als dass er irgendeinen seiner noch übrigen Freitische besucht hätte, ausgenommen den bei dem Schuster Schanz, wo er auch unter diesen misslichen Umständen noch immer gastfreundlich empfangen und mit der liebreichsten Art bewirtet wurde. Da nun dem Rektor endlich Reisers inkorrigible Unordnung und insbesondere das immerwährende späte Zuhausekommen aus der Komödie unausstehlich wurde, so sagte er ihm das Logis auf. Reiser hörte die Ankündigung des Rektors, dass er zu Johanni ausziehen und sich während der Zeit nach einem anderen Logis umsehen sollte, mit gänzlicher Verhärtung und Stillschweigen an. Und da er wieder allein war, vergoss er nicht einmal eine Träne mehr über sein Schicksal, denn er war sich selbst so gleichgültig geworden und hatte so wenige Achtung gegen sich und Mitleid mit sich selber übrig behalten, dass wenn seine Achtung und Empfindung des Mitleids und alle die Leidenschaften, wovon sein Herz überströmte, nicht auf Personen aus einer erdichteten Welt gefallen wären, sie notwendig sich alle gegen ihn selbst kehren und sein eigenes Wesen hätten zerstören müssen. Da ihm der Rektor das Logis aufgesagt hatte, so zog er daraus die sichere Folge, dass nun auch der Pastor Marquardt sich nicht weiter um ihn bekümmern würde. Und so war es nun auf einmal mit allen seinen Aussichten und Hoffnungen vorbei. Die paar Wochen, welche er noch bei dem Rektor blieb, brachte er nach seiner gewöhnlichen Weise zu. Dann zog er bei einem Bürstenbinder ins Haus, wo nun das Vierteljahr, welches er von Johanni bis Michaelis zubrachte, das schrecklichste und fürchterlichste in seinem ganzen Leben war und wo er oft am Rande der Verzweiflung stand. Da er nun hier eingezogen war, so fühlte er sich auf einmal aus alle den Verbindungen, die er vormals so ängstlich gesucht hatte, herausgesetzt. Und zwar, wie er selbst glaubte, durch seine eigene Schuld herausgesetzt. Der Prinz, der Pastor Marquardt, der Rektor, alle die Personen, von denen sein künftiges Schicksal abhing, waren nun nichts mehr für ihn. Und damit verschwanden zugleich alle seine Aussichten. Was Wunder, dass sich durch diese Veranlassung eine neue Fantasie in seiner Seele bildete, in der er von nun an Trost suchte und sie Tag und Nacht mit sich umhertrug und welche ihn von der gänzlichen Verzweiflung rettete. Er hatte nämlich damals unter anderem die Operette Clarissa oder das unbekannte Dienstmädchen gesehen. Und nicht leicht hätte in seiner Lage irgendein Stück mehr Interesse für ihn haben können als dieses. Der vorzüglichste Umstand, wodurch dies große Interesse bei ihm bewirkt wurde, war, dass ein junger Edelmann sich entschließt, ein Bauer zu werden und auch wirklich seinen Entschluss ausführt. Reiser nahm auf die Veranlassung, die ihn dazu brachte, weil er nämlich das unbekannte Dienstmädchen liebte und so weiter, gar keine Rücksicht. Sondern es war ihm eine so reizende Idee, dass ein gebildeter junger Mensch sich entschließt, ein Bauer zu werden und nun ein so feiner, höflicher und gesitteter Bauer ist, dass er sich unter allen übrigen auszeichnet. In dem Stande, worin sich Reiser begeben, war er nun einmal ganz zurückgesetzt. Und es schien ihm unmöglich, sich je wieder darin emporzuarbeiten. Allein für einen Bauer hatte doch sein Geist einmal weit mehr Bildung erhalten, als es sonst zu diesem Stande bedarf. Als Bauer war er über seinen Stand erhoben. Als ein junger Mensch, der sich dem Studieren widmet und Aussichten haben soll, fand er sich weit unter seinen Stand erniedrigt. Die Idee, ein Bauer zu werden, wurde also nun bei ihm die herrschende und verdrängte eine Zeit lang alles Übrige.